Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden mit Songs zwischen Ketzerei und Landesverrat. Am Mikrofon ist Michael Frank. Like the sermon on the mountain, says the Dharma got dumb. Hellfire and brimstone, swap for oil and guns. When we're pushing up daisies, we all look the same. In the name of the Father, maybe, but not in my name. On this Jacob's ladder, the only way up is down. One step from disaster, two to make the higher ground. Jacob's ladder. Chumba Wamba aus England eröffneten den Reigen mit Songs zwischen Ketzerei und Landesverrat im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Jacob's Ladder heißt das Stück. Es verweist schon im Titel auf die Version der Jakobsleiter im Alten Testament. Diese Version einer Leiter ist ein Traumgesicht Jakobs. Engel gehen auf der Leiter auf und ab. Die Sprossen der Leiter führen auf direktem Wege in den Himmel, zu Gott. Gott erscheint Jakob und verspricht ihm und seinen Nachfahren das Land, auf dem er ruht, und er verspricht ihm Schutz. Die Zusagen Gottes beziehen sich in dieser Vision sowohl auf das reale Leben im Hier und Jetzt als auch auf transzendente Bereiche. Der Begriff der Jakobsleiter wurde auch in die Sprache der Seefahrt übernommen, die Strickleiter, auf der der Lotse vom kleinen Fährboot hinauf an Deck des Dampfers klettert, wird Jakobsleiter genannt. Die erste Version des Songs Jacob's Ladder findet sich auf dem Chumbawamba-Album Ready Mates. Sie spielt sowohl auf das biblische Bild wie auf die Geschichte der Seefahrt an. Die ursprüngliche Version von Jacob's Ladder handelt von Winston Churchills Entscheidung, während des Zweiten Weltkriegs mehrere hundert britische Soldaten nicht aus der Nordsee zu bergen, weil die Rettung von Menschenleben den militärischen Erfolg gefährdet hätte. Churchill warf keine rettende Strickleiter aus, überließ die Soldaten ihrem Schicksal. Die Version von Jacob's Ladder, die gerade zu hören war, war eine Neufassung, die Chumbawamba Anfang dieses Jahres umsonst ins Internet stellten. Not in Our Name steht diesmal in Klammern hinter dem Titel. Diese Version von Jacob's Ladder erschien vor Ausbruch des jüngsten Irakkrieges und spricht sich gegen die Führung dieses Krieges aus. Auf dieser Jakobsleiter gibt es nur eine Richtung, heißt es im Refrain, abwärts. Ein Schritt von der Katastrophe entfernt, 2 Schritte vom Himmelreich. Und sie schickten ihn in Kriege, in den Tod. Statt auf Churchills Kalkül verweist die neue Version von Jacob's Ladder darauf, wie die Anschläge des 11. September politisch genutzt wurden. 9/11 got branded, 9/11 got sold. Der 11. September wurde zum Markenzeichen, der 11. September wurde verkauft. Soweit Chumbawamba in Jacob's Ladder, Not in Our Name, veröffentlicht Anfang dieses Jahres auf der Webseite der Band www.chumba.com. Gerade eben, in diesem Monat, ist der nächste Song auf Tonträger erschienen. Es geht darin um eine Gesellschaft, in der einem ein X für ein U vorgemacht wird. 2 und 2 macht 5 heißt der Song, und eine der verschiedenen Stimmen, die da zu hören sind, scheint einer führenden Persönlichkeit zu gehören. Stellt meine Autorität nicht in Frage oder setzt mich auf die Anklagebank. Der Song beginnt mit den Zeilen: Bist du so ein Träumer, dass du die Welt wieder ins Lot bringen willst? Ich werde für immer zu Hause bleiben, Musik machen, mich hinter einem Sandsack verstecken. Im Januar gibt's Regen wie im April, und 2 und 2 macht immer 5. Jetzt ist der Teufel an der Reihe, es gibt keinen Ausweg, du kannst schreien und rufen, jetzt ist es zu spät, denn du warst nicht aufmerksam genug. Der Song endet mit den Worten: Geh und erzähl dem König, dass der Himmel einstürzt, auch wenn er vielleicht doch nicht einstürzt. Die britische Band Radiohead mit der Eröffnungsnummer ihres 9. und 6. Albums Hail to the Thief. 2 and 2 make 5 heißt der Song, der gerade zu hören war. Der Titel des gesamten Albums Hail to the Thief, Heil dem Dieb, verweist auf ein gleichnamiges Buch, das sich mit den Umständen der Wahl George W. Bushs zum US-amerikanischen Präsidenten beschäftigt. Um Songs zwischen Ketzerei und Vaterlandsverrat geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Letzten Sommer hatte ich Gelegenheit, auf einer grünen Wiese im Grazer Stadtpark ein Festival mit Bands aus Ex-Jugoslawien und Spanien zu erleben. CDs von ihnen waren glücklicherweise auch erhältlich. Spanische Band Ekaya mit der Eröffnungsnummer ihrer CD Manos que Estrechan Planes de Muerto y Sometimiento, zu Deutsch in etwa Hände, die Pläne von Mord und Unterdrückung ausstrecken. Das Stück, das gerade zu hören war, heißt Sobras de Progreso, in etwa zu übersetzen mit Reste des Fortschritts. Es handelt vom rücksichtslosen Profitstreben multinationaler Konzerne, von Ausbeutungen in Billiglohnländern und von den parallelen Publicity-Kampagnen derselben Unternehmen, die sich werbewirksam und im Hochglanzformat für die eine oder andere gute Sache in der dritten Welt einsetzen. Ekaya heißt die Band und sie kommt, wie gesagt, aus Spanien. Ihre CD ist über den Madrider Vertrieb Difusión Libertaria La Idea zu bekommen. Die Sängerin Sadet Turkös wurde 1961 als Tochter von Flüchtlingen aus Ostturkistan geboren.

gelinler aynada saçını tarar. Aynanın içinde birini arar. Albert, Albert böyle sizi de aradılar, aradılar. Gelinlere, gelinlere, gelinlere kıymayan efendiler, efendiler, efendiler. Bulutlar, bulutlar, adam, adam, adam. Öldürmesin, öldürmesin, öldürmesin, aus der Schweiz und den USA war das gerade, in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Zuerst vertonten die türkische Sängerin Sadet Türkös und der Schweizer Cellist Martin Schütz ein Gedicht von Nazım Hikmet. Jede der drei Strophen endet mit dem Appell an die Herren, die über so etwas entscheiden: Die Wolken dürfen keine Menschen töten. Jedes Mal, wenn du eine Bombe abwirfst, bringst du den Gott um, den dein Kind geboren hat, heißt es in dem Song danach. Boom heißt er, zu finden auf dem letzten Album von System of a Down. Steal This Album heißt die Platte, sie erschien im vergangenen Jahr. Es geht in dem Song nicht nur um Bombenterror, sondern auch um Dinge wie folgende: moderne Globalisierung zusammen mit Verdammungen, unnötiger Tod, Konzerne wie Matadore machen deine Frustration zu Marionetten mit der erblindeten Flagge. Herstellen von Zustimmung heißt das Spiel, letztlich geht's ums Geld. Keiner schert sich einen Dreck. 4000 Kinder verhungern jede Stunde, während Milliarden für Bomben ausgegeben werden, die den Tod bringen. Soweit System of a Down, anno 2002 in ihrem Song Boom. Veröffentlicht wird die Musik von System of a Down seit etwa 1997 von einer multinationalen Riesenfirma aus der Elektronik- und Entertainment-Branche. Auch der nächste Song verwelkte nicht im kommerziellen Abseits. Tatsächlich haben einige Aussagen betreffs der Verteilung finanzieller Ressourcen den Charakter von Evergreens. Lieb Vaterland, du hast nach bösen Stunden aus dunkler Tiefe einen neuen Weg gefunden. Ich liebe dich, das heißt, ich hab dich gern, wie einen würdevollen, etwas müden alten Herrn. Ich kann dich nicht aus heißem Herzen lieben, zu viel bist du noch schuldig uns geblieben. Die Freiheit, die du allen gleich verhießen, die dürfen Auserwählte nur genießen. Lieb Vaterland, magst ruhig sein, die großen Zäune, Wald und Ufer ein. Und Kinder spielen am Straßenrand, lieb Vaterland. Lieb Vaterland, wofür soll ich dir danken? Für die Versicherungspaläste oder Banken? Und für Kasernen, für die teure Wehr? Wo tausend Schulen fehlen, tausend Lehrer und noch mehr. Konzerne dürfen maßlos sich entfalten. Im Dunkeln stehen die Schwachen und die Alten. Für Krankenhäuser fehlen dir Millionen. Doch unsere Spielcasinos scheinen sich zu lohnen. Vaterland, magst ruhig sein, die großen Zäunen ihren Wohlstand ein. Die Armen warten mit leerer Hand, lieb Vaterland. Lieb Vaterland, wofür soll ich dich preisen? Es kommt ein Tag, da zählt ein Mann zum alten Eisen. Wenn er noch schaffen will, du stellst ihn kalt. Doch für die Aufsichtsräte sind auch Greise nicht zu alt. Die alten Bärte rauschen wieder mächtig. Doch junge Bärte sind dir höchst verdächtig. Das alte Gestern wird mit Macht beschworen, das neue Morgen, deine Jugend geht verloren. Lieb Vaterland, magst ruhig sein, doch schlafe nicht auf deinen Lorbeeren ein. Die Jugend wartet auf deine Hand, lieb Vaterland. Lieb Vaterland, magst ruhig sein, doch schlafe nicht auf deinen Lorbeeren ein. Die Jugend wartet auf deine Hand, lieb Vaterland. Im Haus bei mir nebenan, da wohnt ein netter Ideologe. Netter Mann, wirklich. Der die Zusammenhänge immer flugs erkennt und die Dinge immer stracks beim Namen nennt. Nun, der kommt öfter rüber zu mir, kleine Diskussion und so, das heißt, er spricht, ich höre zu. Und am Schluss, etwa nach 3 Stunden, zeige ich ihm dann ganz vorsichtig ein Gedicht von mir oder ich singe ihm auch was vor, irgendetwas. Und dann habe ich immer Angst, wie der das findet. Sowas zum Beispiel. Nehmt den Millionären das Geld aus den Händen, weil sie das Geld nur für Kriege verwenden, um daran dann wieder neu zu verdienen. Hört auf zu schuften und stoppt die Maschinen, bis sie euch endlich ganz von selber geben. Das, was ihr braucht, um auch mal so zu leben wie die Millionäre, die sich nicht wandeln und euch wie Sklaven der Neuzeit behandeln. Ja, und dann sagt der meiste Ideologe, das wäre ja ganz nett, von der Gesinnung her auch sehr brauchbar, aber da wäre doch zu viel Emotion drin und keine Reflexion. Es wäre einfach zu allgemein gehalten. Da müsse viel mehr Information müsse da hinein. Und was ich denn überhaupt für eine Zielgruppe habe? Naja, und dann bin ich immer ganz schön durcheinander und weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann gehe ich schon mal gegenüber, nicht? Da wohnt nämlich ein sogenannter kleiner Mann, auch nett, nette Frau, köstliche Kinder, richtig einfach und so. Na, wir trinken dann ein Bier, manchmal auch zwei, unterhalten uns und dann sage ich nach etwa 2 Stunden, sage ich hier, mein Lieber, hören Sie sich doch das mal an. Was nützt da Freizeit und langes Wochenende? Die Herren Millionäre reiben sich die Hände, schenken euch zum Troste Zuckerbrot und Spiele. Herr Arbeitgeber, was ist das für so viele Menschen, die schaffen, bis sie nicht mehr können, die sich nicht umsonst Arbeiter nennen. Drum nehmet euch endlich, was man euch genommen, denn was ihr gegeben habt, ihr nie zurückbekommen. Schön, sagt der kleine Mann, wirklich schön. Schöne Melodie und alles sehr, sehr schön. Aber wissen Sie, sagt er, Millionäre sind ja auch einsam. Vielleicht wissen Sie das noch nicht. Das sind ja alles ganz arme Schweine, die Millionäre, sagt er zu mir. Glauben Sie mir, die haben auch ihre Sorgen und schon mal Zahnschmerzen und die Kinder haben Masern und das alles. Also ich für meinen Teil, sagt der kleine Mann, möchte da gar nicht mittauschen. Die sind doch alle Herzkrank, diese Leute. Ja, ja, sage ich, aber bei meiner Ehre. Es gibt ja auch gesunde Millionäre, nicht? Schon, sagt der kleine Mann, zugegeben, alles zugegeben. Aber sehen Sie mal die Indios. Nur mal ein kleines Beispiel, die Indios. Da baut man für die Indios, baut man feine, neue, weiße Häuser, ne? Die Indios ziehen rein, nach 3 Wochen, was ist dann, ziehen sie wieder raus, die Indios. Die Häuser in Saustall, wäre ja nicht so schlimm, aber die wollen ja gar nicht, glauben Sie mir, die Indios, die wollen gar nicht. Die wollen in ihren dreckigen Lehmhütten, da wollen die bleiben, da wollen die verkommen. Die wollen ja nicht mal lesen und schreiben lernen, geschweige denn hygienisch und alles sauber und so, sagt der kleine Mann zu mir. Ja, da bin ich dann gegangen, nicht? Und hab gar nicht mehr gewusst, ja, wie denn nun? Und für wen denn nun? Und für was denn nun? Und da lief mir eines Tages ein Millionär in die Quere, also erst so an mir vorbei, dann blieb er stehen und rief, hey, Sie, ja, sagt ich, meinen Sie mich? Ja, sagt er, genau Sie meine ich. Ich habe nämlich gar nicht gewusst, dass wir Millionäre so barbarisch sind, wie Sie da immer sagen. Ja, hab ich dann gesagt, Herr Millionär, habe ich gesagt, geben Sie doch etwas ab. Gar nicht mal mir zuliebe, habe ich gesagt. Ihnen zuliebe, Herr Millionär, Ihnen zuliebe. Da schlägt er mir so freundschaftlich auf die Schulter und sagt so auf die joviale Anschmeiße, mein lieber Mann, sagt er, sehen Sie mal, ich spende ja auch für Kunst und Kultur und auch meine Frau hat jeden Dienstag ihre Humanambition. Was wollen Sie eigentlich? Gucken Sie sich doch um. Es geht uns doch allen im Großen und Ganzen gut. Was wollen Sie eigentlich? Nur Sie. Sie singen da immer noch was von Brüderlichkeit und das alles. Das ist doch alles längst vollzogen. Habe die Ehre, mein Herr. Ja, sicher habe ich mir dann gedacht, im Großen und Ganzen haben wir ja einen ganz schönen Sammelbüchsensozialismus mit Glockenläuten im Großen und Ganzen. Naja, was blieb mir anders übrig? Ich bin dann hinter ihm hergelaufen und hab ihm so quasi nachgesungen. Herr Millionär, dass wir uns recht verstehen, ich möchte Sie nicht hingerichtet sehen. Doch wenn ihr nicht einseht, dass alle Güter allen, dann wird das Fallbeil eines Tages fallen. Herr Millionär, bedenken Sie die Lage. Es leben Menschen wie Tiere unter Tage. Das kann nicht gut gehen, nicht weise und gerecht sein, denn niemand soll niemandes herrenarmer Knecht sein. Das war kein Beitrag zum Thema Agenda 2010, weil er schon 1970 veröffentlicht wurde. Aus demselben Grund kann das Stück auch kein Beitrag zur Entwicklung von Lohnquote und privatem Vermögen in Deutschland ab 1975 sein. Einer von Attac Köln zitierten Statistik zufolge sank zwischen 1975 und 2001 der Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen von 75 auf 66,5%. In der Zeit von 1982 bis 2002 wuchsen dagegen die privaten Geldvermögen um das Sechsfache an. Um all das kann es in diesem Lied aber wie gesagt nicht gehen. Wer solche alten Lieder hört, fühlt sich aber vielleicht unwillkürlich an das Grundgesetz erinnert und an die dort geforderte Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Hans-Dieter Hüsch war das natürlich mit seinem Lied von den Millionären, aufgenommen im Frühjahr 1970 und zu finden auf seinem Album Typisch Hüsch. Den Udo Jürgens-Song Lieb Vaterland fand ich auf einer Sammel-LP mit dem Titel Hits 1971. Gerade rechtzeitig für diese Sendung fiel mir die Platte vorletztes Wochenende bei einem Flohmarktbesuch in die Hände. Herausgegeben wurde die Sammelplatte vom Deutschen Schallplattenclub in Lizenz der Ariola. Mal sehen, wer demnächst mit einem Song über Umverteilung die deutschen Charts stürmt. Kannst du dir vorstellen, an einen glänzenden Ort zu kommen, wo alles blendet und alles lockt? Wo du aber nur durch den Einfluss einiger weniger zugelassen wirst oder eben nicht? Jene, welche die Türchen auf- und zumachen in dieser Schatzwelt, blicken kalt durch dich hindurch. Und schnell haben sie geprüft und entschieden, dass du nicht dabei sein wirst bei ihrem flirrenden Traum. So sehr daher erkennt man dich nicht mehr. Wie weit, wofür braucht man nichts von dir. Darum, woher ruft man dich hierher? Du musst den Schlüssel bezahlen können, falls man dich nicht gerufen hat. Du wirst um dich betteln und erleben, was Schweine tun, wenn sie ein Rätsel lösen wollen. Sie nähern sich voller Angst und üben größte Disziplin. Ich sage Angst plus Disziplin gleich gesellschaftliche Macht. Du kannst etwas anderes. So. Um Songs zwischen Ketzerei und Landesverrat geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das waren gerade zwei aktuelle Produktionen aus Deutschland. Zuerst gab's einen Track von M. Arfmanns Turtle Bay Country Club featuring George Cameron. So sehr heißt die Nummer. Von Menschen ist da die Rede, denen der Zutritt zu einer glitzernden, schönen neuen Welt verwehrt wird. Unpassend gekleidete Clubbesucher, die von einem gnadenlosen Türsteher abgewiesen werden, sind vermutlich nicht gemeint. Und gerade eben, das war die Hamburger Band Schneller Autos Organisation mit dem Song Klar Schiff. Über Monster, die den Vorsitz über deine Generation führen, wird da gesungen. Und Felix Beyer schreibt in der Juni-Ausgabe der Musikzeitung Spex zu diesem Song: Klar Schiff sieht Dr. Mottes unverzeihliches Statement, die Juden der Welt sollten mal eine neue Platte auflegen, auch als Symptom für eine jetzt macht euch mal locker Einstellung von Schanzenviertel Pizza bis Neue Mitte. Und Nils sagt, diese zynische Mentalität, die sagt, klar weiß ich, dass alles scheiße ist und ich bin darüber informiert, aber pff, so ist es halt nun mal, die würde ich nie teilen. Soweit die Band Schneller Autos Organisation. Die erste Soundcheck-Stunde geht so langsam zu Ende, aber hier ist noch ein brandneuer Song und diesmal kann man ihn noch nicht auf Platte kaufen. Im Februar und März dieses Jahres wurde der nächste Song produziert in Berlin als ein Resultat einer langjährigen deutsch-amerikanischen Freundschaft. Ein neuer Song eines US-Amerikaners, der schon des Öfteren in seinen Songs und bei Konzerten zu verstehen gegeben hat, dass er mit der Regierungspolitik von Reagan, Bush Senior und Bush Junior nicht zufrieden ist. Mitch Ryder aus Detroit hat zusammen mit der Ostberliner Band Engerling den Song aufgenommen, If the Shoe heißt er, komponiert kurz bevor Mitch Ryder zur diesjährigen Tour hier ankam. Die Nummer wurde schon bei der Tour im Februar gespielt und anschließend im Studio auf Tonträger gebannt. Gleich eine ganze Reihe von Krisen werden im Song aus Ryders Perspektive beleuchtet. Die Siedlungspolitik israelischer Fundamentalisten wird kritisiert, Globalisierungskräfte, die lieber im Ausland produzieren lassen, weil dort die Gewerkschaften keine Rolle spielen. Und es geht in dem Song auch um einen Staat, der die UNO anruft, um in ein Land einmarschieren zu können. Und falls die UNO nicht einverstanden ist, wird eben trotzdem einmarschiert, die UNO ist irrelevant. I'll just pay them all to look the other way. Ich bezahle sie einfach alle, damit sie nicht hinsehen. Ryder vertauscht die Akteure, die Amerikaner bewohnen das Land, in dem die Invasion stattfindet. Und sie bekommen folgende Botschaft zu hören. Mein Gott ist besser als euer Gott. Mein Gott ist auf der Seite der Gewinner. So bin ich so groß und stark geworden. Mein Gott hat nie gelogen. Mein Gott ist besser als deiner. Dein Gott ist bloß eine kleine Ratte. Es hört sich vielleicht komisch an, aber mein Gott ist auf meinem Geld. Besser kann man es einfach nicht machen. Soweit Mitch Ryder in seinem Song If the Shoe. Tel Aviv, bulldoze the house of some Israeli Jew, start a settlement, move my family and some guns in there too. My army will stand guard outside, the one that breaks confession bone. They will shoot live bullets at the Jewish children throwing stones. Those crazy Israelis, don't they understand? God gave me every blessed inch of all the land. I don't care how much blood is spilled, how many dead. I'm really only doing what the true God said. headstrong. My God has never lied. My God is better than your God. Your God is just a little rat. This may sound funny. God is on my money. You can't do any better than that. Nations, but first I'll pay my rent and get permission to invade good old America, take away all their oil for this hard-turning screw. And if they disagree with me, I'll do what I want to anyway. United Nations is irrelevant. I'll just pay them all to look the other way. Those crazy Americans, why can't they see? It's thankless being number one and being free. And when they get in trouble and about to fall, they call on their God. Answer them all. My God is better than your God. My God is on the winning side. That is how I got to be so big and strong.